Das indische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung wurde am 17. März in Neu-Delhi gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, den Zeitraum vom 17. März bis zum 15. April als Festzeit festzusetzen und in dieser Zeit verschiedene politisch-kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas, den Aufbau des Sozialismus, die selbstständige friedliche Vereinigung des Landes und die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit zu organisieren.